Da möchte ich dann zurückgehen an dich, Tülin, und diese Frage von ein Selbstbild und ein Fremdbild, also ein Selbstidentifizierung und was die anderen Menschen und diese Gesellschaft an uns zuschreiben. Das fand ich wirklich wichtig. Und du, Laia, diese Zielsetzung, was wir mit dieser Nationalzugehörigkeit als Werkzeug, wozu wir das nützen können, dass wir an unser Ziel kommen. Ja? Diese zwei Sachen möchte ich ein bisschen weiter reden. Gerne. Das ist ja auch ein Thema. Zum Teil können wir uns auch mittlerweile drüber amüsieren oder untereinander uns austauschen über neue Begriffe und Fremdzuschreibungen. Ich kann ja eher so die klassischen vielleicht aufzählen, dass je nachdem, wie wir dann aussehen, sofort mit einem ethnischen Hintergrund in Verbindung gebracht werden. Und selbstverständlich, dadurch, dass eine sehr große türkische Population in Deutschland lebt, gibt es als erste, ohne zu fragen vielleicht dann, dass die Leute türkisch reden oder dass du als Türkin wahrgenommen wirst darin. Und gibt es aber auch manchmal Sachen wie, das soll dann positiv gemeint sein, wenn man dann als Spanierin irgendwie verstanden wird. Und wenn die Antwort dann eine andere ist, dann gibt es auch Enttäuschung. Aber es gibt einfach die Zuschreibungen. Also sowas wie, du bist als Person irgendwo in dieser Gesellschaft und wirst in diese Schubladen selbstverständlich gesteckt. Und da ist mit der neuen Geschichte auf jeden Fall das Thema gläubig bzw. muslimisch sein, sofort eine Schublade. Du wirst einfach so als Muslimin angenommen und alles andere ist dann erstmal, interessant, echt, du glaubst nicht an Gott, wie denn? Also das ist aber immer so kontextabhängig. Klar, als unterdrückte Frau, weiß ich nicht, vom Bruder geschlagen oder von irgendwie männlichen Familienmitgliedern unterdrückt, nicht emanzipiert, ist eher auch so eine Zuschreibung, je nach Alter. Also ich werde immer ein bisschen jünger geschätzt, als ich eigentlich bin. Und es gibt natürlich keine eher so eine Zumutung, dass Menschen in unserem Alter emanzipiert sind, mit unserem Aussehen, mit unseren Geschichten. Weil es gibt ja in der Annahme der Mehrheitsgesellschaft nur die eine Emanzipation. Und dann versuchen die Menschen dann Geschichten zu erzählen von früher, von der feministischen Bewegung. Das ist schön, aber ich brauche keine Geschichten. Ich habe meine und ich kenne auch viele andere von vielen anderen Frauen, grenze mich da auch immer solchen Belehrungen irgendwie schnell ab. Also ich bin auch in dem Sinne, wenn es um Diskussionen geht, auch sehr provokant und gebe Dinge auch ein bisschen zugespitzt zurück. Wenn dann so die Frauen auf einmal gerettet werden sollen oder wenn ich dann so wahrgenommen werde. Da die Annahme zum Beispiel ist auch oft entweder keine oder geringe Deutschkenntnisse. Also ich weiß nicht, wie oft mir das passiert ist. Ich kann nicht zählen. Also dieses entweder langsame Sprechen, was ich nicht unbedingt schlimm finde, aber es ist eigentlich in den Momenten so eine Zuschreibung, weil du kannst ja auch direkt gefragt werden. Dann selbstverständlich wird zu dem Hintergrund, also oder den Hintergrund der Eltern, gibt es Zuschreibungen. In der gesellschaftlichen Hierarchie, also wenn wir jetzt sowas von, was ist dein Status, nicht nur vom Pass her, sondern einfach, bist du Arbeitgeberin, bist du irgendwo Angestellte, was machst du eigentlich? Da gibt es auf jeden Fall auch immer eher eine niedrige Einschätzung von der Person. Also ich rede von meinen eigenen Erfahrungen. Und diesen Zuschreibungen zu widersprechen, beziehungsweise die zu korrigieren, finde ich immer sehr mühselig und umsonst. Weil das bringt kein Mensch weiter. Und es ist ja nicht meine Aufgabe, die komplette Bundesrepublik hier irgendwie aufzuklären. Deswegen kann das nur in Form von Bündnissen sein, es können Demos sein, es können Bücher sein, es können akademische Arbeiten sein. Aber in einem Zeitalter, wo alles an Informationen zugänglich ist, Internet ist das Wichtigste, aber es gibt natürlich viele andere, es ist auf jeden Fall eine große Arroganz von einzelnen Menschen, immer diese Aufgabe zu verlangen. Und ich bin da mittlerweile eher hart. Es ist nicht meine Aufgabe, Deutsch-Deutsche über die Migrationsgeschichte in Deutschland aufzuklären. Darüber können sie sich selber informieren und entweder haben sie ein Interesse dran oder nicht. Und wer kein Interesse dran hat, ist eh anders positioniert in der Gesellschaft und mit denen werden wir, denke ich, auch nicht zusammenkommen. Es gibt Menschen, die einfach verstehen wollen, also persönlich oder auch, wenn es um Differenzen geht, also Menschen, die zwar wissen, es gibt eine türkische Migration, die inneren Verhältnisse kennen sie nicht und fragen dich und ich da erkläre, wie dort zum Beispiel ethnisch die Türkei aufgestellt ist, welche Sprachen da gesprochen werden, welche Religionen existieren. Das ist was anderes als diese selbstverständliche Erwartung, wir sollen immer unsere Geschichten, unser Leben auftischen, damit eventuell einige Menschen etwas sensibler werden. Aber das ist unser Leben und das ist echt zu schade, unser Leben mit sowas zu verbringen. Ja, die Fremdwahrnehmung zu meiner Person oder die Markierungen, die ich oft erfahre, sind natürlich welche, wo es darum geht, wo kommst du eigentlich her, wo kommst du wirklich, nein, sag mal, wo kommst du wirklich her? Oder die Frage, ob wir uns denn nicht alle kennen und auch die Frage, ob ich die Person bin, die einfach irgendwie von irgendwo herkommt und ach ja, das Land Afrika, Und also ich bin oft so die Projektionsfläche ihrer romantisierten, exotisierten Wahrnehmung von ihrem kolonialen und aus ihrer kolonialen Perspektive. Und gleichzeitig frage ich mich aber, was heißt es denn? Wann bin ich angekommen in dieser weißen Mehrheitsgesellschaft, wenn es darum geht, ich bin hier geboren, okay, ich bin hier sozialisiert, okay, ich bin hier zur Schule gegangen, spreche die Sprache, akzentfrei übrigens, okay, vielleicht noch mit einem Berliner Akzent. Die Frage von, was bedeutet es, hier eine Ausbildung gemacht zu haben, hier studiert zu haben und immer noch reicht das nicht, nicht irgendwie aufgrund von Machtstrukturen, aufgrund von radikalen Strukturen womöglich kriminalisiert worden zu sein oder was auch immer. Also ich, all das mache ich irgendwie richtig anscheinend oder nicht. Oder das System, ich kann davon profitieren. Und gleichzeitig reicht es nicht aus, fremd bezeichnet zu werden. Und wenn ich meine mich selbst wahrzunehmen, bedeutet einfach, ich mache Kunst, ich bin Künstlerin, ich singe, ich schreibe, ich nutze diese Kunstform, um Realitäten aufzuzeigen, um politisch zu sein, um zu verbinden. Und ich bin gleichzeitig eine Person, die schwarz ist, eine schwarze Person of Color, die sozusagen Traumaerfahrungen hat, die behindert wird, also körperlich behindert wird, die aufgrund von dem Trauma, was ich erfahren habe, mich emotional neurodivers bewege. Ich bin eine Person, die erst einmal körper non-conform ist in dieser dünnen Mehrheitsgesellschaft und trotzdem schön bin. Yeah! Ich habe das Privileg, akademisiert zu sein. Ich habe das Privileg, auch wenn ich dort sozusagen irgendwie in dieser Uni war, aber eigentlich sollte ich da doch eigentlich nicht sein. Und so richtig wollten sie mich mit meinen Punkten auch gar nicht da haben, aber ich war trotzdem da und habe mich in diesen, habe mich, das sind die Definitionen. Und wo bewegen wir uns da, wo verbinden wir uns? Und meine schwarzen Ahnen sind bei mir und diesen Teil meiner Identität und Wahrnehmung und die Geschichten, dass wir heute hier sitzen dürfen, so unterschiedlich wie wir sind. Und das sind Teile meiner Identität und davon zehre ich und davon lasse ich mich nicht ablenken, davon, dass sie mich markieren wollen und in irgendeine Ecke stellen wollen. Und das ist für mich nichts. Und ja, danke. Also hier möchte ich dann von dieser Definitionsmacht sprechen, nochmal, weil nach meiner Meinung ist das einfach strukturell, systemisch ein 1000 Jahre lang Ausübung von einem Konstrukt. Der Konstrukt von eine einzelne Sein zu haben. Diese starre Trennlinien zwischen die Menschen, synthetische Grenzen in unsere Köpfe, es heißt, wir sind mit diesen Konstrukten manipuliert. In Deutschland, ich war letztens in der Jüdisches Museum, wo ich lesen könnte, dass jüdische Menschen seit 1000 Jahren in Deutschland sind. Die kämpfen immer noch für Zugehörigkeit. Es heißt, diese Konstrukte, die sind einfach gegen uns gerichtet, das ganze Zeit. Und ich denke, wir sollen die nicht ausüben, indem wir an eine Deutschsein festklammern. Es heißt, als ich nach Deutschland kam, war ich schon ein Mensch, der die Recht hätte, überall zu gehen, wo ich wollte. Ich frage mich immer, warum Deutsch sein heißt, keine Migrantinnen zu sein. Es heißt, wir setzen einen Wert da. Es ist gut, irgendwo zu bleiben, es ist nicht gut, irgendwo anderes zu migrieren. Wenn ich Macht habe, dann reise ich. Ja? Ich migriere nicht, ich reise. Es heißt, dann sollen wir alle reisen, wo wir wollen. Ja. Und dann möchte ich sagen, dass für mich, ich halte es für wichtig, dass wir neue Modelle von Bürgerschaft entwickeln. Die pluraler sind, die offener sind. Es heißt nicht, weil ich mich heute als Deutschsein identifiziere, dass ich morgen nicht zurück nach Kamerun gehe und mich als Kamerunerin identifiziere. Es heißt, wir haben diese Dualitäten immer. Es ist besser, europäisch zu sein, natürlich, als Afrikaner zu sein, Afrikanerinnen zu sein. Ja? Es heißt, in sich enthält sich dieser Dualismus, diese Trennung, Gewalt. Ganz oft, wenn Menschen deutsch sein wollen, es heißt, dass die sicher sein wollen. Die wollen Sicherheit. Und das ist ganz normal. Wir wollen alle einen Teil von Weltkuchen haben. Aber da möchte ich es deutlich machen, die Menschen, die nicht hier sind, 700 Millionen Menschen sind auf dem afrikanischen Kontinent. Es heißt nicht, dass diese Menschen, weil die marginalisiert sind von unserem Bild, nicht existieren. Und das möchte ich reinbringen in unser Gespräch, dass wir nicht nur nach Deutschland, Nation, Staat und die anderen Menschen, die außerhalb von diesem Konstrukt leben, vergessen. Die erfahren strukturelle Not, Gewalt und der Macht der deutsche Staat ist auf diese Menschen, gegen diese Menschen gerichtet. Es heißt, wenn ich Sicherheit in Kamerun hätte, wäre ich nicht hier. Ich bin hier, weil in 1980 der Weltbank eine finanzielle Krise in Afrika inszeniert hat. Und es geht weiter mit Arbeitslosigkeitsraten von 50%. Es heißt, deutsch zu sein, enthaltet in sich ganz viel Ressourcen zu haben. Und diese Menschen migrieren, weil die Zugang auf Ressourcen haben auch wollen. Also, von meiner Seite, das war's. Ich gucke auf die Uhr und übergebe ich das Wort jetzt, weil wir nicht so viel Zeit haben. An uns, oder? Ach so, super. An uns wieder, das ist gut. Ich glaube also, wir werden ja auch vielleicht ein paar Fragen annehmen. Es ist ein Never-Ending-Thema. Aber was darin schön ist, deutsch sein, nicht deutsch sein, als deutsch gelten oder nicht gelten, auch wenn wir nicht in der Macht sind, wir können ganz viel durcheinander bringen. Das ist unsere Macht. Weil, wenn es drauf ankommt, ich bin deutsch. Ich habe den deutschen Pass, und ich bin hier geboren, wenn es denn passt oder nicht. Ich sehe so aus, wie ich aussehe. Und das ist alleine schon eine Provokation für viele. Das ist die Provokation und das ist diese bescheuerte Angst von diesen Menschen, die gerade das ganze Land tatsächlich in eine Welle schlagen, wo von links bis grün alle sich gerade positionieren, neu positionieren. Das ist eine andere Schande. Aber wir reden von anderen Verhältnissen. Die Mehrheit, ein Teil der Mehrheit mit dieser übertriebenen und mittlerweile legitimierten in den Medien und von verschiedenen Akteuren Angst. Und auf der anderen Seite wir alle. Und wir sind auch viele. Und wir sind überall. Und wir sind jeden Tag, so wie wir eigentlich damit beschäftigt werden und auch, wie ich vorhin gesagt habe, belästigt werden, sind wir auch eine Belästigung für viele im Alltag, die einen Rassismus dermaßen verinnerlicht haben, den kriegst du gar nicht mehr zurück, raus aus den Köpfen. Und das ist, finde ich, was uns auch bewusst sein soll, neben all dem Elend, immer gefragt zu werden, wo kommst du her, wo kommst du eigentlich her, haben wir natürlich, so wie du, ich auch, die Antwort, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, Schlusspunkt aus, ob es dir passt oder nicht. Und das ist, womit wir, ich finde, auch sehr offen mit umgehen können oder auch Menschen in eine andere Welle vielleicht schlagen können, weil aus den Köpfen kriegen wir es nicht raus. Aber wir haben das Recht, wenig gestört und belästigt hier zu leben, wo wir hingehören gerade, auch wenn es eine Zeitfrage ist, auch wenn es für viele ein Zwang ist. Viele Menschen wollen nicht hier sein, müssen aber hier sein. Aber es gibt auch Menschen, so wie unsere Biografien, wir sind nun jetzt hier. Wir können auch woanders hin. Aber niemand wird sich das Recht nehmen können und dürfen, uns zu erklären, wo wir herkommen. Das bestimmen wir und das sagen wir. Ob sie damit einverstanden sind oder nicht, ist nicht unser Problem. Und ich finde, jetzt hat so eine Zeit angefangen, wieder mal, wo sehr viel Provokation vielleicht auch notwendig ist.